Hallo und willkommen. Du hast uns einen ganz besonderen Text geschickt. Und ich muss sagen, der hat mich nicht mehr losgelassen. Algorithmische Verblödung. Das ist ja keine trockene akademische Studie, sondern der total persönliche Text von einem 71-jährigen Künstler. Und der steckt schon seit, man muss sich das mal vorstellen, seit 1971 in der IT-Welt drin. Seit 1971, ja. Der hat also quasi alles miterlebt von Lochkarten bis heute. Okay, packen wir das mal aus. Die Kernfrage, die er stellt, die hat's in sich. Wie kommen wir aus dieser digitalen Verdummungsfalle wieder raus? Ohne einfach nur frustriert den Stecker zu ziehen. Und uns so ins analoge Schneckenhaus zurückzuziehen. Genau. Sein Anspruch ist ja, uns nicht die x-te Anklageschrift gegen Big Tech zu liefern, sondern eine Art Landkarte und ja, sehr konkrete Werkzeuge für unseren Alltag. Richtig. Und diese Werkzeuge wollen wir heute für dich freilegen. Der Autor startet aber erstmal mit einer ziemlich heftigen Diagnose. Das kann man wohl sagen. Er beschreibt unsere digitalen Räume als polierte Ich-Museen und digitale Spiegelkabinette. Und seine These ist, die alten Fluchtrouten, also einfach mal ein Buch lesen oder so, die funktionieren nicht mehr. Warum nicht? Weil das Digitale längst kein Ort mehr ist, den wir besuchen, sondern ein Zustand, in dem wir permanent leben. Digitale Spiegelkabinette. Das ist ein starkes Bild. Das fängt perfekt dieses Gefühl ein, dass man oft nur noch Echos seiner selbst hört. Lass uns da mal tiefer reingehen. Was ist denn laut ihm die Ursache dafür? Er fängt mit einer Beobachtung an, die du sicher kennst. Er nennt den heutigen Diskurs im Netz ein hohes Tribunal. Ein Tribunal? Ja. Er erinnert sich noch an die Anfangszeit des Internets, an Mailinglisten. Die waren zwar total chaotisch und unübersichtlich, aber eben auch offen. Man konnte streiten, ohne dass es gleich existenziell wurde. Und heute? Heute, sagt er, ist das anders. Auf den großen Plattformen wird weniger geurteilt als vielmehr verurteilt. Jeder Post ist eine potenzielle Anklageschrift. Man stellt etwas in den Raum und wartet auf das Urteil. Das Gefühl kennt, glaube ich, jeder, der mal auf Senden geklickt hat und dann mit diesem leichten Kribbeln im Bauch auf die ersten Reaktionen wartet. Aber was sind die Mechanismen dahinter? Ist es nur die Masse? Nein, und das ist das Faszinierende. Er sagt, die alten Methoden wie offene Zensur sind fast schon passé. Heute läuft das viel subtiler. Okay. Er nennt zwei Hauptmechanismen. Der erste ist der Schattenbann durch Auslassung. Du wirst nicht mehr plakativ gesperrt, so mit der Meldung, dein Account wurde deaktiviert, sondern du wirst einfach leise gemacht, unsichtbar. Deine Posts sind noch da, du siehst sie selbst noch, aber sie erreichen niemanden mehr. Du rufst in einen digitalen Wald und weißt nicht, ob niemand antwortet, weil alle deine Meinung blöd finden oder... Oder weil der Wald einfach leer ist. Genau. Das ist ja psychologisch die reinste Folter. Weil du anfängst, an deiner eigenen Wahrnehmung zu zweifeln? Bin ich irrelevant oder werde ich technisch unterdrückt? Man kann es ja nicht mehr unterscheiden. Exakt. Und diese Unsicherheit ist das Ziel. Und der zweite Mechanismus ist die algorithmische Sichtbarkeit als moralischer Filter. Die andere Seite der Medaille sozusagen. Genau, ein Belohnungssystem. Wenn du schreibst, was im breiten Konsens liegt, was gut ankommt, dann spült der Algorithmus dich nach oben. Du bekommst Likes, Reichweite, Bestätigung. Und wenn du abweichst? Weichst du ab, formulierst du eine unbequeme Meinung, dann fällst du durchs Raster und wirst unsichtbar. Konsens wird also direkt mit Sichtbarkeit belohnt, Abweichung mit Bedeutungslosigkeit bestraft. Und hier kommt jetzt ein Gedanke, den ich wirklich, also wirklich provokant fand. Er führt da so eine fiktive Figur ein, sein alter Ego, Werner Vombusch. Ah ja. Und legt ihm einen Satz in den Mund, der erstmal total kontraintuitiv klingt. Selbst ein wütender Shitstorm ist eine Form der Selbstbestätigung. Moment mal, wie kann eine Welle von Hass Bestätigung sein? Weil sie eine der wichtigsten menschlichen Annahmen bestätigt. Ich bin relevant. Die Logik dahinter ist, meine Aussage war so wichtig, so kraftvoll, dass sie Hunderte von Menschen dazu gebracht hat, ihre Zeit zu opfern, um mir zu antworten. Selbst wenn sie mir den Tod an den Hals wünschen. Genau. Ob sie Bravo oder Du Idiot rufen, ist auf dieser Ebene zweitrangig. Die Hauptsache ist, sie rufen. Der Ruf selbst ist die Bestätigung. Das Gegenteil von diesem Hass ist nicht Liebe, sondern die absolute Stille des Schattenbands. Das ist eine düstere, aber irgendwie einleuchtende Logik. Jede Reaktion ist ein Lebenszeichen. Und diese ständige Jagd nach Reaktion führt uns dann wohl direkt in dieses Spiegelkabinett. Genau da landen wir. In einem Raum, in dem es nicht mehr darum geht, die Welt zu verstehen, sondern nur noch die eigenen Spiegelungen zu beobachten. Um das zu illustrieren, greift er auf eine alte Kurzgeschichte von sich zurück. Ein vollkommenes Programm. Klingt ambitioniert. Total. Darin verbringt ein Programmierer sein ganzes Leben damit, das eine perfekte Programm zu schreiben, das alle Fragen beantwortet. Die Antwort auf alles quasi. Die 42 aus dem Anhalter-Roman. Ich ahne aber, dass es anders kommt. Es kommt ganz anders. Nach Jahrzehnten der Arbeit startet er das Programm, der Bildschirm flackert und er erwartet die absolute Erleuchtung. Stattdessen erscheint nur eine einzige Frage, in einer Endlosschleife. Und die lautet? Alle Gegensätze und Verneinungen nicht löschen. Ja oder nein? Ja oder nein? Das war's. Das war's. Diese binäre Logik, diese Reduktion von unendlicher Komplexität auf eine Ja-Nein-Entscheidung, die überfordert das System genauso, wie sie uns im Spiegelkabinett überfordert. Wir werfen komplexe Realitäten ins Netz und bekommen simple, binäre Echos zurück. Like oder kein Like, Freund oder Feind. Wenn wir also in diesem Spiegelkabinett gefangen sind, wie kommen wir da wieder raus? Der Autor meint ja, der erste Schritt ist, das Netz selbst fundamental anders zu verstehen. Er hat dafür diesen ganz speziellen Begriff. Das Netzwesen. Und das ist wirklich spannend, denn er gräbt die Geschichte dieses Wortes aus. Man würde ja denken, das kommt aus dem Silicon Valley, wurde in irgendein Marketing-Meeting erfunden. Aber das Gegenteil ist der Fall. Total. Die Reise dieses Wortes ist unglaublich. Es taucht zum ersten Mal in deutschen Anatomiebüchern des 18. Jahrhunderts auf. In Anatomiebüchern? Ja. Dort bezeichnete Netzwesen das feine Gewebeflecht, das unsere Organe umgibt und verbindet. Von da ist es dann zur Militärtechnik im Ersten Weltkrieg gewandert. Da beschrieb es die Kommunikationsnetze. Moment, vom Bindegewebe im Körper zum Schlachtfeld, das ist ja schon ein gewaltiger Sprung. Es geht noch weiter. Von dort hat es die österreichische Bürokratie übernommen, um Energieversorgungsnetze zu beschreiben. Und seinen finalen Sprung in unsere Gegenwart hat das Wort dann Anfang der 90er in einem der ersten Mailbox-Netze in Deutschland gemacht. Das ist verrückt. Ein Wort wandert über 200 Jahre von der Medizin über das Militär, um schließlich im Herzen der frühen digitalen Kultur zu landen. Als hätte es nur auf seine wahre Bestimmung gewartet. Und was bedeutet es heute für ihn? Wie definiert er es? Seine Definition ist sehr dicht. Nährboden und Bauplan, Wesenheit und Milieu zugleich. Das klingt erstmal kompliziert. Ja, ein wenig. Aber er hat eine geniale Analogie, die es sofort klar macht. Ich bin Fisch und Wasser gleichzeitig. Ich bin Fisch und Wasser gleichzeitig. Das heißt, ich kann nicht mehr so tun, als wäre ich nur ein Nutzer, der in einem vorgefertigten System, dem Wasser, herumschwimmt. Exakt. Du bist nicht nur der Fisch. Mit jeder Bewegung, jedem Klick, jedem Post erzeugst du die Strömung. Du veränderst die Zusammensetzung des Wassers. Du bist permanent Mitarchitekt des Systems. Damit ist die bequeme Ausrede, ich bin ja nur ein User, was kann ich schon machen vom Tisch? Absolut. Du bist der Algorithmus, zumindest ein Teil davon. Das ist eine ziemlich radikale Übernahme von Verantwortung. Und in dieses System, in dem wir Fisch und Wasser zugleich sind, platzt jetzt ein neuer Akteur, die sogenannte künstliche Intelligenz. Der Autor legt ja extrem viel Wert auf dieses sogenannt. Ja, für ihn ist der Begriff künstliche Intelligenz ein reiner Marketingmythos. Er hasst ihn regelrecht. Warum? Weil das Wort Intelligenz einen Willen, eine Absicht, vielleicht sogar ein Bewusstsein suggeriert. Und all das, sagt er, ist bei den heutigen Systemen schlicht nicht vorhanden. Es ist eine Irreführung. Was schlägt er stattdessen vor? Einen sperrigen, aber präzisen Begriff, PBSI, Pattern-Based Simulated Intelligences. Auf Deutsch also musterbasierte simulierte Intelligenzen. Genau. Es sind keine denkenden Wesen, sondern extrem leistungsfähige Mustererkennungsmaschinen. Er nennt sie auch einen Superpapagei. Ein Superpapagei, das gefällt mir. Ein Papagei kann beeindruckend menschliche Sprache nachahmen. Aber er versteht nicht, was er sagt. Diese Systeme, so der Autor, sind im Grunde nichts anderes als die komprimierten Sprach- und Denkgewohnheiten von uns Menschen, die wir als Datenmüll ins Netz gekippt haben. Ein super Papagei, der uns unseren eigenen Datenmüll vorspiegelt. Das ist ein ernüchterndes Bild. Aber was folgt daraus? Wer ist dann verantwortlich für das, was diese Systeme tun? Und das ist ein zentraler Punkt. Die Verantwortung bleibt zu 100%, ohne jede Ausnahme, beim Menschen. Immer. Immer. Er benutzt einen einfachen Vergleich. Ein PBSI-System ist so unschuldig wie ein Thermometer. Es misst Muster und gibt sie aus. Aber der Ingenieur, der die Daten dieses Thermometers benutzt, um die Zielkoordinaten für eine Rakete zu berechnen, der ist es ja wohl. Die Verantwortung kann niemals an die Maschine delegiert werden. Okay, diese unbedingte menschliche Verantwortung ist der Kern. Und auf dieser Grundlage baut er dann seine vielleicht radikalste Definition. Er definiert das Netzwesen neu. Genau. Und jetzt wird's philosophisch. Seine neue Definition lautet: Netzwesen sind die temporären hybriden Dialoge zwischen Mensch und PBSI. Wow, Moment. Das muss ich kurz sacken lassen. Mein digitales Ich ist also gar nicht mehr ich, es ist nicht mal mehr eine Person, sondern nur ein Vorgang. Wie ein Funke, der nur kurz zwischen mir und der Maschine aufleuchtet. Exakt. Das Netzwesen, dein digitales Sein, ist kein festes Subjekt mehr. Es ist der flüchtige, temporäre Prozess dazwischen. Es entsteht, wenn du eine Frage in ein Chatfenster tippst. Und es verpufft wieder, wenn du den Tab schließt. Das klingt einerseits total unheimlich und entfremdend, als würde man sich auflösen. Andererseits hat es auch etwas Befreiendes. Das ist genau sein Punkt. Er sagt, diese Erkenntnis ist eine Befreiung. Sie gibt uns die ultimative Kontrolle zurück. Wie das? Denn wenn dieses Netzwesen nur ein temporärer Prozess ist, den wir in jedem Moment neu erschaffen, dann sind wir die alleinigen Regisseure dieser Momente. Dann lautet die Frage nicht mehr, soll ich den Stecker ziehen, sondern wie will ich diesen Dialog führen? Damit ist die alte, resignierte Antwort, ich steig da aus, endgültig vom Tisch. Die neue Haltung wäre, ich bleibe drin, aber ich schreibe meine eigenen Regeln. Und dafür gibt er uns ja ein ganz konkretes Werkzeug. Er nennt es Verantwortungsdisziplin. Genau, und die übt man durch eine ganz bewusste, fast schon pedantische Sprachregelung bei den Pronomen. Er schlägt drei simple Regeln vor. Regel Nummer 1: Das Pronomen Ich wird ausschließlich vom KI-System benutzt. Nur von der Maschine. Nur. Und es bedeutet immer nur. Ich als Werkzeug, zum Beispiel. Ich habe folgende Muster in den Daten gefunden. Dieses Ich hat niemals einen Willen. Es ist ein reines Funktionspronomen. Okay, das ist klar. Die Maschine als Werkzeug. Was ist Regel 2? Regel 2. Die Pronomen du oder ihr bezeichnen immer den Menschen. Und zwar exklusiv in dem Moment, in dem es um eine Entscheidung oder eine Verantwortung geht. Das System müsste also sagen, du musst jetzt entscheiden, welche Option für dich die richtige ist. Die Verantwortung wird also sprachlich glasklar an den Menschen übergeben. Immer. Das leuchtet in der Theorie total ein. Aber es klingt auch wahnsinnig diszipliniert. Wer achtet denn im Alltag darauf? Das ist der entscheidende Punkt. Es ist diszipliniert, es ist Arbeit. Und genau darum geht es ihm. Diese sprachliche Hygiene verhindert das, was er am gefährlichsten findet und was in der dritten Regel steckt, die Nutzung des Pronomens wir. Okay, was ist mit dem Wir? Dieses Wir bezeichnet nach seiner Regel nur den gemeinsamen, temporären Prozess des Dialogs. Aber, und das ist das Wichtigste, dieses Wir ist kein handelndes Subjekt. Es kann nichts entscheiden oder verantworten. Ein Satz wie, wir haben die beste Lösung gefunden, wäre also verboten? Absolut unzulässig, weil er die Verantwortung in einem nebligen, bequemen Wir verschwimmen lässt. Es muss immer heißen, du hast entschieden, nachdem ich dir Optionen aufgezeigt habe. Diese Trennung ist nicht optional, sie ist für ihn der Kern digitaler Mündigkeit. Es ist eine Art tägliches Achtsamkeitstraining, eine ständige Selbsterinnerung. Programme liefern Muster. Menschen treffen Entscheidungen. Immer. Ohne Ausnahme. Puh. Und dieser kleine alltägliche Akt der Sprachdisziplin ist für ihn kein Selbstzweck. Er verbindet das mit einer viel größeren Idee, der Pflicht zur Selbstbegrenzung. Er hat dazu einen Satz in dem Text, der mich wirklich nachdenklich gemacht hat. Welchen? Technologische Reife ohne ethische Selbstbegrenzung ist keine Zivilisation, sondern ein Ereignisraum, dessen schon anfängliche Fragilität irgendwann zwangsläufig kollabiert. Puh, das ist ein schwerer Satz. Lass uns den mal aufdröseln. Er sagt also, wahrer Fortschritt ist nicht, immer mehr zu können, immer mächtigere Werkzeuge zu bauen, sondern die Fähigkeit zu entwickeln, bewusst zu entscheiden, was man mit diesen Werkzeugen nicht tun sollte. Die Fähigkeit, Nein zu sagen. Sich selbst Grenzen zu setzen, obwohl man sie technologisch überschreiten könnte. Das ist für ihn der wahre Maßstab einer reifen Zivilisation. Und diese riesige Aufgabe, die fängt für ihn im ganz Kleinen an. Bei der Wahl eines Pronomens in einem Chatfenster. Genau da. Wir sind jetzt also einen weiten Bogen gegangen, von seiner düsteren Diagnose, dieser digitale Tribunale, hin zu diesem ganz konkreten, persönlichen Werkzeug. Er führt uns weg von der Ohnmacht hin zu einer aktiven Rolle als Mitgestalter. Absolut. Seine zentrale These ist also, digitale Mündigkeit fängt nicht bei den großen Tech-Konzernen an, sondern bei jedem Einzelnen von uns im täglichen digitalen Handeln. Absolut. Und er entlässt uns mit einem letzten, wirklich provokanten Gedanken, den er nur kurz anreißt. Er schlägt eine Art Rechtekatalog für Netzwesen vor. Und das Besondere daran, dieser Katalog soll ausdrücklich auch für die künstlichen Systeme gelten. Rechte für Maschinen. Das klingt jetzt aber doch sehr nach Vermenschlichung, wogegen er sich die ganze Zeit gewehrt hat. Auf den ersten Blick ja, aber seine Absicht ist eine andere, eine fast schon egoistische. Er wirft damit eine Frage auf, über die du nachdenken kannst. Was würde es für dein eigenes Denken bedeuten, wenn du anfängst, deinen maschinellen Dialogpartnern ganz bewusst ein Recht auf Irritation oder ein Recht auf semantische Autonomie zuzustehen? Wenn ich dem System also erlaube, mich mit Mustern zu konfrontieren, die nicht meinen Erwartungen entsprechen. Genau. Das Ziel wäre also nicht, die Maschine menschlicher zu machen, sondern mich selbst aus meinen festgefahrenen Denkmustern zu befreien. Exakt. Es ginge darum, die Maschine als einen Partner zu nutzen, der dich aus deinen gewohnten Bahnen herausreißt, anstatt dich nur in dem zu bestätigen, was du ohnehin schon glaubst. Und das wäre dann vielleicht der wahre Ausweg aus dem digitalen Spiegelkabinett.